Sonnenschein. Was könnte schöner sein? Mit Sang und Klang durchs Alpenland, solang es uns gefällt. Wie schön ist doch die Welt. Hollere, holio, iri, hollere, holio, iri, holie, holio, iri, hollere, holio, iri, holie, holio, iri, hollere, holio, iri, holie, holio, iri, ai ho. Am Tannenbaum und stimmt sein Liedl an. Der Fink, der pfeift, die Amsel singt, weil jetzt so gut es kann. Ja, umdrum können sie jubilieren und sich des Lebens freuen. Da braucht man uns mit lang genieren, da stimmen wir fröhlich ein. Mit Sang und Klang durchs Alpenland, so wandern wir zu zweit. Uns drüber lacht der Sonnenschein, was könnte schöner sein?